Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 3, Vers 7 bis 8. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Gott segne dieses Wort. Stolz und Böse. Hier aus den Sprüchen im Alten Testament, die Sprüche oder auch Sprüche, lernen wir mehr über, worauf es so ankommt, wenn wir uns nochmal Stolz und Böse, Stolz und das Böse zu Augen führen, uns auch zu Herzen nehmen und zu verstehen hier. Und es geht eben darum, dass hier Salomon jetzt hier auch in den Sprüchen schreibt, dass wir nicht uns auf unsere eigene Weisheit verlassen sollen. Das ist eine Form des Stolzes. Und Stolz ist etwas, was uns in unserer persönlichen Beziehung zu Christus trennt. Denn Gott hasst, ja wirklich, wir haben einen persönlichen Gott, unser Jesus Christus, Gott hasst Stolz. Und das Stolz ist also fast vergleichbar und führt auf den Weg zum Bösen. Und das ist nicht, weil unser Herrgott jetzt irgendwie gemein ist oder so. Nein, er bietet ja uns, als wir, die wir zu Jesus Christus kommen, Schutz vor dem Bösen. Und Stolz ist also ein Weg, wie der Teufel, wie der Satan in unsere Herzen kommen kann und uns bewegen kann, uns auf unser eigenen Verstand und Vernunft zu verlassen, außerhalb und ohne Gott. Und deswegen ist unser Herrgott darauf bedacht, dass wir uns davon abwenden, von unserem eigenen Antrieb und Sachen in unserer eigenen Kraft zu bewältigen und uns vom Stolz loszusagen. Und hier haben wir eben also Ehrfurcht vor den Herrn, das ist das Wichtigste, und dadurch können wir eben das Böse vermeiden. Das machen wir nicht in eigener Kraft, das macht unser Herr Jesus Christus für uns. Und so können wir dann, wenn wir uns abwenden von dass wir uns auf uns selbst verlassen und uns stattdessen auf Jesus Christus verlassen, nämlich Gott im Fleische, hilft er uns dann, und wir haben dann neu in unserem Leben, wir gesunden dann und bekommen neue Kraft. Das heißt nun nicht, dass wir jetzt physisch gesund sind, dass wir auf einmal wächst uns ein neues Bein oder sowas. Nee, es geht hier um die spirituelle Welt, also das, was der Satan, der Teufel hier als Herrscher der Welt, der spirituellen Welt und in und durch Menschen wirkt, geht nochmal in den Epheserbrief rein. Lies nochmal im Neuen Testament im Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 20, worauf es denn nun ankommt. Da sind nämlich nicht Leute, sind nicht unser Feind, aber der Feind ist unser Feind und das ist der Teufel. Der Teufel ist unser Feind. Und er wird uns versuchen, von Jesus Christus abzuwenden, ja, dass wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten, unseren Verstand oder was auch immer zu verlassen, ohne Christus. Und darauf kommt sie an. Und die Sprüche sind nochmal da, zu verstehen, dass wir die meisten Sprüche, also die Kapitel 1 bis 28, ist halt eine Sammlung, eine Kollektion von Sprüchen, König Salomon zugewiesen, also König Davids Sohn Salomon. Aber wir haben eben auch im Kapitel 30 die Sprüche Agurs und 31 an König Lemuel gerichtet, Lemuel. Und wir wissen nicht, wer das ist. Ja, also das ist schon okay. Und wenn ihr die Sprüche durchlest, ist es manchmal nicht so einfach, das zu verstehen. Denn die sind so geordnet sie sind gruppiert in eigene Gruppen. Und manchmal wiederholt sich ein Spruch oder ein Vers. Und das liegt daran, dass eben die Bibel und die Sprüche eben verbal weitergegeben wurden, ja, durch Gesang und Singen, ja, weil die Leute haben das nicht aufgeschrieben zu der Zeit, sondern als die entstanden sind, sind sie durch Gesang und Sprache. Und Leute haben also Sachen sich gemerkt, ins Bewusstsein gemerkt und dann wiedergegeben, ja, auswendig gelernt sozusagen und wieder weitergegeben. Deswegen tauchen manche Verse fast identisch wieder auf, aber eher als Ankerpunkt, damit die Leute diese Sprüche weitergeben konnten. Schon erstaunlich, dass das also verbal so weitergegeben wurde und dann eben niedergeschrieben wurde zu einem späteren Zeitpunkt. Und nehmt euch das mal zu Herzen. Das ist schon erstaunlich, wie das alles so vonstatten geht. Wir haben also Sprüche, das nennen wir Weisheitsliteratur in der Bibel. Ja, Weisheitsliteratur. Da haben wir eben die Prediger, die Predigt, ja, das auch im Englisch Ekklesiastes, also auch Salomon zugeordnet, aber eben auch das Buch Hiob, ja, Weisheit. Und das Thema, also Furcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Furcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Das durchzieht sich durch all diese sogenannte Weisheitsliteratur im Alten Testament. Und im Neuen Testament könnt ihr noch mal lesen im Jakobus. Das ist nicht direkt Weisheitsliteratur, aber auch Weisheit, auch thematisch so dem untergeordnet. Also Furcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Das bezieht sich da auch also im Jakobusbrief. Ja, also lest das mal durch. Das ist schon erstaunlich. Und in den Sprüchen ist alles drin. Also sehr praktische Sachen, wie menschliche Beziehungen ja funktionieren, wie man mit Nachbarn umgehen kann und soll und was man nicht tun soll. Und da ist so viel drin, eigentlich fast jede Lebenssituation. Auch Geschäftsbeziehungen sind da drin in den Sprüchen. Es ist schon erstaunlich. Also da ist also wirklich Weisheit drin. Und eben wichtig zu dann verstehen, immer der Kontrast auch zwischen Stolz und Böse und Leute, die also gottesfürchtig sind. Als Gegensatz ist das immer da zu erkennen. Ja, also geht mal rein in die Sprüche und hier im dritten Kapitel ist dann bezieht sich das alles, was wir Vertrauen im Herrn haben, also Vertrauen in Christus, wie sich das darstellt. Lieber Jesus, wir danken dir für die Sprüche. Wir haben Stolz und Böse hier dargestellt und verstehen, dass das in unserer persönlichen Beziehung mit dir uns hindert, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir brauchen deine Hilfe. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und auch dieses anerkennen. In eigener Kraft können wir gar nichts tun. Wie du uns auch in Johannes 15. Kapitel, Vers 5 sagst. Wir wenden uns von Stolz und vom Stolz ab und vom Böse, von der Bösartigkeit und von allem Bösen. Und folgen hier den Sprüchen und vertrauen dir und haben also Ehrfurcht vor dir, unserem Herrgott. Und wir danken dir, dass du uns all dieses in deinem Wort gegeben hast und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.